Upražnjenje 31, stranica 87. A. Ist dieser Mensch Arzt? Lernt er Englisch? Lernt er Englisch in einem Abendkursus? Lernen viele Fachleute dort? Ist Werner Ingenieur? Ist Kurt Dolmetscher? Ist jene Straße breit? Ist diese Übung groß? Sind alle Übungen wichtig?